die Fulto. Der Fulto ist ein unauffälliger Kobold, den man aufgrund seiner kleinen Gestalt und seines Misstrauens gegenüber den Menschen nur schwer zu Gesicht bekommt. Er trägt ein rotes, spitzes Mützchen und einen grünen Tarnumhang, so dass er alles sehen kann, ohne selbst gesehen zu werden. Mit seinen dicken, runden Wänglein, seinen lachenden Äuglein und seinem dichten, weichen Bart ist der Fulto ein charmantes Bürschlein, aber auch ein ausgemachter Witzbold. Die Ammen nehmen sich vor ihm in Acht, denn sie wissen, dass der Waldzwerg eine Leidenschaft für Milch hegt und auch vor bösartiger List nicht zurückschreckt, um an den kostbaren Trank zu gelangen. So fand Jacot in einem Gebüsch versteckt ein kleines Kind, das in eine Decke eingewickelt war. Voller Mitleid nahm sie es mit zu sich nach Hause, wärmte ihm Kuhmilch auf und als sie es füttern wollte, sprach sie ein Gebet. Im selben Augenblick fuhr der Fulto aus der Decke heraus und machte sich lachend aus dem Staub, entzückt über den Streich, den er ihr gespielt hatte. Aber habt Acht und macht euch niemals lustig über den Kobold, denn er könnte sich rächen. So überraschte Bauer Guchti einen Fulto dabei, wie er direkt aus dem Euter einer seiner Kühe Milch trank. Guchti brüllte vor Wut und vertrieb ihn mit kräftigen Stockschlägen. Der Fulto wurde ebenfalls zornig und warnte den Bauern, dass er seine Kühe am nächsten Tag nicht mehr im Stall, sondern auf dem Dach seines Hauses wiederfinden würde. Am folgenden Morgen traute Guchti seinen Augen nicht. Seine Kühe weideten friedlich auf dem Strohdach seines Hauses. Bestürzt und ganz in Panik holte er die Burschen aus dem Dorf, damit sie ihm halfen, seine Rinder vom Dach zu bekommen. Er bettelte und flehte, und sie gaben schließlich nach und gingen mit ihm zu seinem Hof, wo sie allerdings die Kühe im Stall liegend vorfanden. Außer sich vor Zorn erteilten sie Guchti eine Tracht Prügel, um sich für die verlorene Erntezeit zu rächen. Der Fulto lachte schallend, ganz stolz, dass er es dem Bauern heimgezahlt hatte. Also nehmt euch in Acht bei euren Spaziergängen in den elsässischen Wäldern. Ein Blätterrascheln, ein leises Flüstern, ein unterdrücktes Lachen? Nein, ihr träumt nicht. Da ist sicher dieser kleine verschmitzte Kobold und beobachtet euch.